Meine Damen und Herren, das ist Mambo Nummer 5. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ihr alle hier im Auto kommt jetzt in die Strümpf. Auf zum Supermarkt um die Ecke herum. Die Jungs hier sagen, sie wollen Gin und Rum. Doch ich will nicht so ein Kater wie letzte Woche. Ich bleib lieber sauber, reden ist für ihr doch. Ich mag Angela, Pamela, Sandra und Rita. Und wenn ich so weitermach, die werden immer süßer. So was kann ich tun, ich flehe dich ja noch her. Für mich ist Flirten wie Sport und noch mehr. Alles ist gut, hör nur wie ich bete. Bitte, jetzt spielt die Trompete. Ein bisschen von der Monika wünsch ich mir. Ein bisschen von der Erika neben mir. Ein bisschen von der Rita ist was ich brauch. Ein bisschen von der Tina will ich auch. Ein bisschen von der Sandra im Sonnenschein. Ein bisschen von der Mary nachts allein. Ein bisschen von der Jessica, hier ich bin. Ein bisschen von dir macht mich zu deinem Mann. Spring auf und ab und dreh dich herum, schüttel den Kopf zu dem Ton, leg die Hand auf den Boden. Mach einen Schritt links und rechts einen Schritt, einen nach vorn, zur Seite einen Tritt. Klatsch einmal in die Hände und dann noch einmal, sieht es so aus wie das, ja dann ist genial. Ein bisschen von der Monika wünsch ich mir, ein bisschen von der Erika neben mir. Ein bisschen von der Rita ist was ich brauch, ein bisschen von der Tina will ich auch. Ein bisschen von der Sandra im Sonnenschein, ein bisschen von der Mary nachts allein. Ein bisschen von der Jessica, hier ich bin, ein bisschen von dir macht mich zu deinem Mann. Ein bisschen von der Monika wünsch ich mir, ein bisschen von der Erika neben mir. Ein bisschen von der Rita ist was ich brauch, ein bisschen von der Tina will ich auch. Ein bisschen von der Sandra im Sonnenschein, ein bisschen von der Mary nachts allein. Ein bisschen von der Jessica, hier ich bin, ein bisschen von dir macht mich zu deinem Mann. Ich tu alles dazu, mich zu verlieben in ein Girl wie du. Denn du kannst nicht weg und kannst nicht verschwinden. Und zwei wird man im Himmel finden.